Modelltest 5 Teil 1 Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit dem automatischen Auskunftsdienst von Severin und Kühn Sightseeing verbunden. Abfahrtsstelle für alle Touren vom 01.01. bis zum 31.12. ist Kurfürstendamm 216. Alle 15 Minuten zwischen 01.04. und 03.11. 10 bis 18 Uhr. Vom 01.01. bis 31.03. und vom 04.11. bis 31.12. alle 30 Minuten von 10 bis 17 Uhr. Die 14 verschiedenen Haltepunkte entnehmen Sie bitte unserem Programm Berlin City Circle Tours in 8 Sprachen an allen Kiosken erhältlich. Letzte Abfahrt für eine komplette Tour, 16 Uhr, Kurfürstendamm oder Alexanderplatz. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit dem automatischen Auskunftsdienst von Severin und Kühn Sightseeing verbunden. Abfahrtsstelle für alle Touren vom 01.01. bis zum 31.12. ist Kurfürstendamm 216. Alle 15 Minuten zwischen 01.04. und 03.11. 10 bis 18 Uhr. Vom 01.01. bis 31.03. und vom 04.11. bis 31.12. alle 30 Minuten von 10 bis 17 Uhr. Die 14 verschiedenen Haltepunkte entnehmen Sie bitte unserem Programm Berlin City Circle Tours in 8 Sprachen an allen Kiosken erhältlich. Letzte Abfahrt für eine komplette Tour, 16 Uhr, Kurfürstendamm oder Alexanderplatz. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio. Der Weltvogelpark Walserode, verehrte Zuhörer, öffnet vom 17. März bis zum 4. November seine Tore. Seit 50 Jahren begeistert der außergewöhnliche Park in der Lüneburger Heide Tierliebhaber und Gartenfreunde. Wir können Ihnen einen Ausflug dorthin besonders empfehlen, denn im Jubiläumsjahr erwarten die Besucher besondere Attraktionen. Viele neue Vogelarten, eine erweiterte Flugshow und mit 3 Millionen Frühlingsblumen die größte Frühlingsblüte Deutschlands. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Der Weltvogelpark Walserode, verehrte Zuhörer, öffnet vom 17. März bis zum 4. November seine Tore. Seit 50 Jahren begeistert der außergewöhnliche Park in der Lüneburger Heide Tierliebhaber und Gartenfreunde. Wir können Ihnen einen Ausflug dorthin besonders empfehlen, denn im Jubiläumsjahr erwarten die Besucher besondere Attraktionen. Viele neue Vogelarten, eine erweiterte Flugshow und mit 3 Millionen Frühlingsblumen die größte Frühlingsblüte Deutschlands. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Und nun noch ein Hinweis zum Abschluss unseres Magazins Geheimnisse aus dem Kochtopf, die wir jeden Freitag preisgeben. Kennen Sie ein Küchengeheimnis, das Sie uns verraten wollen? Haben Sie ein besonderes Familienrezept, das von Generation zu Generation in Ihrer Familie weitergegeben wird? Haben Sie aus dem Urlaub ein besonderes Rezept mitgebracht, auf das Sie stolz sind? Wir sind neugierig auf Ihre Tipps und Tricks aus der Küche. Melden Sie sich in unserem Kochstudio. Mitmachen lohnt sich für Sie. Als kleines Dankeschön erhalten Sie von uns ein aktuelles Kochbuch.

Bahnsteig 13. Schnellzug I-459 Istria nach Koper über Graz Hauptbahnhof und Spielfeldstraß mit der Planabfahrt um 22.05 Uhr fährt ab. Die Schlafwagen befinden sich im hinteren Zugteil. Die erste Klassewagen befinden sich im vorderen Zugteil. Der Speisewagen ist im mittleren Zugteil. Bitte einsteigen. Vorsicht, Türen schließen automatisch. Wir wünschen gute Reise. Attention. Platform 13. Rapid Train I-459 Istria to Koper via Graz. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Bahnsteig 13. Schnellzug I-459 Istria nach Koper über Graz Hauptbahnhof und Spielfeldstraß mit der Planabfahrt um 22.05 Uhr fährt ab. Die Schlafwagen befinden sich im hinteren Zugteil. Die erste Klassewagen befinden sich im vorderen Zugteil. Der Speisewagen ist im mittleren Zugteil. Bitte einsteigen. Vorsicht, Türen schließen automatisch. Wir wünschen gute Reise. Attention. Platform 13. Rapid Train I-459 Istria to Koper via Graz.